Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts in dieser Stadt. Heute mal mit Literatur zu Berlin. Genau, ja, herzlich willkommen. Und heute auch wieder wie immer ein Berliner Getränk. Und diesmal hast du etwas ganz Besonderes mitgebracht. Genau, erstmal Cheers. Erstmal Cheers. Ja, genau. Ich habe diese Woche mal Moonshine mitgebracht. Moonshine vielleicht einigen bekannt aus der, ja, eher aus der amerikanischen Ecke. Prohibitionszeit, da wurden halt wirklich, der Name rührt ja daher, dass dann alkoholische Getränke eher bei Mondlicht, also bei Nacht, gebrannt und auch verschickt wurden. Und ich habe einen Moonshine-Schnaps aus Berlin organisiert bekommen. Okay. Mit sage und schreibe 50% Alkohol. Ja, okay, gut. Also ich werde nur probieren. Ja, ja, also das ist wirklich nichts, was man sich irgendwie hinter die Binde kippen kann. Aber ich probiere mal. Aus was ist denn der? Das ist ein Wodka. Also der ist aus, genau. Der ist Heavy Duty, ja. Der ist aus Weizen. Okay. Genau. Also bisher schmeckt er mir ganz gut. Wie bist du denn darauf gekommen? Also ist ja schon was Spezielles. Aber wo wird er denn produziert? Also produziert wird er in, so wie ich das verstanden habe, in Spandau. Vertrieben wird er aber eher über die Weserstraße hier in Berlin. Okay. Und die Idee ist auch aus der Idee zweier Kumpels entstanden, die in den USA unterwegs waren. Sich halt für diese alkoholischen Getränke irgendwie interessiert hatten und sagten, ja, das mache ich auch hier in Berlin. Okay. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Also ich finde... Ja, nice. Also ich muss sagen, mir schmeckt er auch ganz gut. Ich kann sowieso mit Wodka relativ viel anfangen oder generell mit Clan. Clan, ja. Genau. Und oh, wow, Alter. Okay, aber es soll ja nur am Rande um Alkohol gehen. Grundsätzlich geht es ja heute um Literatur aus und ganz über genau. Berlin. Ja, wir haben jeder zwei Bücher mitgebracht, die in irgendeiner Art und Weise einen Berlin-Bezug haben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Genau, jeder eins? Ja, jeder eins erstmal zum Einstieg. Genau, welches willst du zuerst? Ich würde, ich nehme den Yeti in Berlin. Okay. Das erste Buch, also der Yeti in Berlin, das ist ein Kinderbuch. Ein Buch, das ich selber als Kind gelesen habe. Und das, wie der Titel schon quasi verrät, in Berlin spielt. Und zwar geht es um den Yeti, also den Schneemenschen aus dem Himalaya, der irgendwie gesagt bekommt, dass die Menschen nicht an ihn glauben. Die glauben, den gibt's nicht. Und der Yeti so, bei mich gibt's doch, ich bin ja hier. Und der fragt er so, ja, wo leben denn diese Menschen, die behaupten, dass es mich nicht gibt? Und die Schneeeule sagt halt zu ihm, dass sie aus Berlin sind. Ja? Und dann sagt der Yeti, okay, dann gehe ich da halt hin und beweise den Leuten, dass es mich gibt. Ja? Und er steigt also kurzerhand ins nächste Flugzeug und fliegt nach Berlin und versucht den Leuten zu beweisen, dass es ihn gibt. Und in Berlin wird er dann aber erstmal mit der Berliner Mentalität konfrontiert, dass die meisten ihm erstens sowieso nicht glauben, zweitens super unfreundlich zu ihm sind oder auch für alles Geld wollen, ihn eher für einen Penner halten als für den tatsächlichen Yeti. Sie machen sich auch über ihn lustig und er kommt dann selber in so eine Sinnkrise und weiß dann gar nicht mehr, wer er ist und fragt sich, ob er das vielleicht auch nur geträumt hat, vielleicht ist er wirklich nur ein Obdachloser. Ja. Und dann trifft er den jungen Merlin, also der ist ein kleiner Junge. Ja. Merlin ist blind. Ja, und Merlin sieht ihn halt nicht als Penner, weil Merlin kann sowieso nicht sehen. Und nimmt dann halt den Yeti quasi nur aus seinen Erzählungen sehr menschlich wahr, beziehungsweise halt sehr Yeti-mäßig. Und gibt dann quasi dem Yeti auch seinen Glauben an sich selbst zurück. Und es ist eine sehr schöne Geschichte erstmal. Und was mir halt besonders gut daran gefällt, ist, die ist nicht so wahnsinnig kitschig. Ja. So, die ist ein bisschen witzig. Und die ist auch ganz cool. Ist ein cooles Kinderbuch. Das kann man auch als Erwachsener lesen. Und ich dachte mir, ja, bevor ich jetzt hier irgendwelche Klischees auspacke, dachte ich mir, komm, nimmst du doch einfach mal das. Das ist von Wilg Mehling und erschienen im Verlag Sauerländer. Ich weiß natürlich nicht mehr, ob das immer noch produziert wird, aber auf jeden Fall findet man das. Man findet das noch gebraucht, das habe ich geprüft. Und man findet das auf jeden Fall auch zur Ausleihe in Bibliotheken. Und die Berliner Bibliotheken haben ja noch bis, ich glaube, Ende März, ja, gibt es noch die Online, also die Online-Ausleihe kostenfrei. Unbedingt zugreifen. Genau, wegen Corona und so haben die Möglichkeit jetzt, dass man sich einen Online-Bibliotheksausweis besorgt und die Online bis Ende März kostenfrei in Anspruch nehmen kann. Ich weiß gar nicht, ob man dazu offiziell wirklich in Berlin leben muss, aber man kann ja einen Freund aus Berlin fragen, ob der einem vielleicht so einen Ausweis beantragt. Also ich habe einen und Der Yeti in Berlin ist mein erstes Buch. Ist ein sehr schönes Buch, wirklich. Ist berührend, aber es ist nicht kitschig. Ist nicht kitschig? Es ist wirklich nicht kitschig. Das ist doch ein sehr schöner Tipp. Ja, das ist immer was anderes, dachte ich mir. Witzigerweise, ich habe in meinem Buch, denn ich habe das jetzt nochmal gelesen, so in Vorbereitung auf die Sendung, und ich habe da Notizen gefunden in meiner eigenen Kinderhandschrift. Das ist ja cool. Offensichtlich habe ich das mal mitgebracht zu so einer Buchvorstellung in der Schule, wo ich mir dann so aufgeschrieben habe, worum es denn so geht, und das habe ich jetzt auch benutzt. Ne? Also ich musste mich gar nicht so sehr auf die Sendung vorbereiten. Der Kahn aus der Grundschulzeit oder von wann auch immer das Buch ist, der hat sich schon für mich auf die Sendung vorbereitet und mir so eine Spickzettel reingelegt. Ne? Ja, also mein erster Buchtipp, Yeti in Berlin. Und was würdest du sagen, ab welchem Alter eignet sich das gut? So, wenn du sagst, dass du das schon in der Grundschulzeit gelesen hast, so... Ja, wirklich, also kann man, es ist wirklich ohne Altersfreigabe, würde ich sagen. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob ein Vorschulkind schon was damit anfangen kann, aber also spätestens ab 6 und dann aufwärts. Dann aufwärts, okay. Das geht auf jeden Fall. Der Yeti in Berlin. Der Yeti in Berlin, ja. Klingt nach einer richtig charmanten Geschichte. Ist wirklich nett. Und jetzt gerade auch im Winter, also ich habe es jetzt auch nochmal gelesen, es ist auch schnell durchgelesen. Ja. Ich meine, das sind gut 100 Seiten mit Bildern und großen Buchstaben. Also da ist man schnell durch. Hat man dem Kind an 2 Abenden auf jeden Fall vorgelesen. Und jetzt auch gerade, weil das fängt an so um die Weihnachtszeit herum, also spielt auch noch im Winter in Berlin, passt gerade ganz besonders gut. Sehr schön. Hat mir Spaß gemacht, das auch wieder zu lesen. Also sollte ich mal irgendwann Kinder haben, kriegen die von mir auch Der Yeti in Berlin vorgelesen. Cool. Ja richtig cool. Finde ich gut. Ja. Was ist denn dein erstes Buch, das du mitgebracht hast? Mein erstes Buch ist jetzt schwierig, weil das einmal komplett in eine andere Richtung schlägt. Ja, aber das ist doch gut. Dann haben wir doch mal alles, so einen Rundumschlag. Das ist nämlich ein Was-wäre-wenn-Buch. Okay. Ein Was-wäre-wenn-Buch, also schon eher Richtung Dystopie. Mhm. Man muss dazu sagen, dieses Buch habe ich von meinem Politikwissenschaftslehrer näher gebracht bekommen. Da war ich in der 12. Klasse. Okay. Oder wie heißt das Buch denn? Das Buch heißt Vaterland. Okay. Und ist geschrieben von Robert Harris, einem Engländer. Mhm. Witzigerweise auch, das war sein Debütbuch. Mhm. Oder Debütroman eher. Man merkt halt auch, dass das schreibtechnisch halt wirklich sein Debüt war. Also es ist noch ein bisschen clumsy. Aber die Geschichte, die dahinter steckt, spielt sich 1964 ab. Okay. In Deutschland, in Berlin. Mhm. West oder Ost? Ich nehme an West. Jetzt kommt nämlich der Knackpunkt. Das NS-Regime hat den Krieg gewonnen. Ach so. Genau. Und du erlebst in diesem Buch, also die Basic-Geschichte um dieses Buch herum ist eigentlich ein Krimi. Du folgst einem Xavier. Mhm. Er ist Sturmbannführer, Kripo-Sturmbannführer, Xavier Merz, und dem folgst du halt auf Schritt und Tritt. Er erlebst auch ein bisschen seine Familiengeschichte, auch sein Familiendrama mit seiner Frau und seinem Kind. Okay. Was ich aber an diesem Buch bezeichnend finde, ist, dass du wirklich dieses Berlin erzählt bekommst, wie es hätte aussehen können, wenn Albert Speer wirklich Berlin umgesetzt hätte. Ach so. Das wird sehr detailliert erklärt, der Triumphbogen wird erklärt, die große Halle wird wirklich in jedem Detail erklärt. Sehr spannend. Genau, während Xavier Merz da durchgeht. Und also er läuft quasi durch das Projekt Germania. Er läuft durch das Projekt Germania. Es ist einfach so, er fährt mit einem Bus da durch, er berichtet, wie er das empfindet, wie er diesen großen Triumphbogen sieht. Okay, ist das eher verherrlichend? Oder nein, ist absolut nicht. Also das Buch, man merkt dem Buch halt auch an, dass es wirklich in die andere Richtung gehen soll. Am Anfang wurde das Buch auch so verkannt, also man hat dem Buch vorgeworfen, es würde mit dieser Grundidee spielen, ja, das NS-Regime hat das gewonnen, das muss ja ein verherrlichendes Buch sein. Ja. Das haben die deutschen Pressestimmen später relativiert. Also okay. Die Rezensionen sind mittlerweile sehr gut zu dem Buch. Am Anfang war das eher nicht so. Okay. Ich finde das Buch aber halt wirklich deswegen cool, weil du wirklich einmal so diese Wahnvorstellung dieses Regimes, was diese Betonklötze in dieser Stadt angeht, wirklich einmal erlebst. Okay, also spielt das eher so eine, sagen wir, szenarische Rolle, dass es quasi nur die Plattform, die Bühne bietet? Oder hat das für die Geschichte auch eine Relevanz? Weil du sagst, es ist ein Krimi. Es ist ein Krimi, und du merkst auch diesen sehr autokratisch-bürokratischen Touch in seiner Arbeit als Kriminalkommissar. Also okay. Er ist halt wirklich, die ganze Zeit stößt auf irgendwelche Hardliner, er stößt auf Vorschriften, die komplett daneben sind. Okay. Aber ist das so der Standard-Bürokratie-Wahn oder ist das so besonders auch noch diese menschenverachtende? Diese menschenverachtende Bürokratie. Ja, ganz genau. Ja, okay. Ja. Okay. Und wie endet das denn letztendlich? Also mit einem Happy End oder? Es wäre schön, wenn es so wäre. Nein, es endet nicht mit einem Happy End. Okay. Aber ich werde auch nicht näher darauf eingehen, weil das ein sehr emotionaler Twist, würde ich nicht sagen, aber ein sehr spannender Twist ist am Ende. Okay. Es lohnt sich spannend. Auf jeden Fall, das Buch durchzulesen. Es ist so ab dem Dreiviertel des Buches wird es ein bisschen träge. Okay. Es lohnt sich aber dann wirklich noch einfach das letzte Viertel durchzulesen, weil es dann wirklich einen Aha-Moment gibt. Okay. Ja, wow, spannend. Schade, dass du es jetzt nicht mitgebracht hast. Ich hätte mir das gerne ausgeliehen. Ja, das mache ich beim nächsten Mal. Okay. Genau. Okay, wow. Habe nie von gehört. Wie heißt der? Robert Harris? Robert Harris ist der Autor und Vaterland heißt das Buch. Okay, wie ist sein Bezug zu Berlin? Dass er jetzt ausgerechnet ein Buch war er hier stationiert? Oder? Na, überhaupt nicht. Keine Ahnung. Okay, der hatte einfach nur wahrscheinlich Albert Speer sich diese Entwürfe angeguckt und dachte, okay, geil, daraus mache ich was. Aber man merkt ihm halt wirklich an, so wie er es geschrieben hat, weil ich habe dann einfach aus dem Interesse heraus, weil das auch bei uns in der Politikwissenschaftskurs halt aufgearbeitet wurde, mal ein bisschen versucht nachzuvollziehen, wie denn die Pläne von Albert Speer waren. Also es ist nicht oberflächlich, er hat sich wirklich damit mit den Materialien auseinandergesetzt. Er hat sich wirklich auch mit den Materialien, das liest man auch, also er hat sich wirklich damit auseinandergesetzt und beschreibt halt auch diese Imposanz und diese Größe dieser Objekte einfach wirklich okay. In dieser Stadt. Oh, finde ich ein bisschen schlecht. Ich komme mit dem Yeti in Berlin an. Und ja, naja. Also, okay, wow. Aber also beeindruckend. Spannend vielleicht für Leute, die in Berlin ein bisschen was sich angucken möchten. Das Projekt Germania wurde ja nie umgesetzt, aber es gibt einen Schwerbelastungszylinder noch in Tempelhof. Okay. Das ist ein riesiger Betonklotz, der da mal errichtet wurde, ich glaube um 42 herum, wenn okay. Ich mich nicht irre. Der einmal testen sollte, ob unser sumpfig weicher Berliner Boden auch wirklich diesen Belastungen standhalten könnte. Und? Ich meine, er ist abgesagt. Ah, okay. Ja. Ja, es gibt ja einige Anfänge schon. Ich meine, das Autobahnkreuz in deinem Tiergarten ist ja auch schon fertig und so. Das ist ja noch so mit das Bekannteste. Ja. Okay, spannend. Also, wow, ich glaube, ich möchte das wirklich lesen. Bring mir das mal mit. Auf jeden Fall. Okay, dann auch ein bisschen was Geschichtliches quasi. Mein nächstes Buch, und zwar ist das von der Ulrike Edschmidt, Ein Mann, der fällt, erschienen im Sokamp Verlag. Ja. Und also die Geschichte an sich ist der persönliche Wendepunkt der Erzählerin. Mhm. Und zwar, sie zieht mit ihrem Mann in eine neue Wohnung in Charlottenburg. Es spielt 86 und also West-Berlin 86 während der Teilung und sie renovieren da halt irgendwie die Wohnung und richten sich ihr gemeinsames Heim ein. Während der Renovierungsarbeiten in Abwesenheit seiner Frau fällt der Mann von der Treppe, von der Leiter und wird körperlich behindert. Oh. Er landet im Rollstuhl letztendlich. Und das ist so quasi der Wendepunkt in ihr persönlichen Leben. Mhm. Und von dort beginnend muss sie dann die Wohnung selber renovieren. Das ist aber alles gar nicht so wichtig, weil das letztendlich nur die Rahmenhandlung ist. Viel wichtiger ist eigentlich, was während sie diese Wohnung in Charlottenburg völlig alleine renoviert, was eigentlich vor den Fenstern ihrer Wohnung passiert. Und zwar zieht sich die Geschichte, das ist so ein bisschen ihre persönliche Lebensgeschichte, die zieht sich so von 1986 bis kurz nach dem 11. September. Aha. Und geht einmal so wirklich komplett durch, was wie sich West-Berlin kurz vor der Wende, während der Wende und nach der Wende, dann eigentlich bis in unsere Neuzeit hinweg, was sich da alles verändert hat. Ja. Also weiß ich nicht, welche Flüchtlingsgruppen dann zum Beispiel aus dem Kosovo-Krieg oder so dann kommen. Und dann hat sie da irgendwie so eine iranische Frauenrechtlerin-Gruppe bei sich im Haus und irgendwie ein Rechtsradikaler erschießt jemanden also vor der Tür, weil er irgendwie türkisch aussieht oder so. Und das ist irgendwie ganz spannend, weil sie selber nicht teil am Geschehen nimmt, sondern sie das halt nur so beobachtet, aus ihrem privaten Raum heraus. Mhm. Und beides verändert sich irgendwie. Also quasi ihr eigenes Leben verändert sich, weil sie diese Wohnung einrichtet, aber auch das Leben um sie herum verändert sich und Berlin verändert sich. Mhm. Und das, finde ich, ist irgendwie ein ganz, ganz beeindruckendes Zeitdokument. Also ich meine, die Ulrike Edschmidt, die ist jetzt auch schon ein bisschen betagt und lebt auch schon seit Ewigkeiten in Berlin. ich glaube, die Frau ist jetzt über 80 auf jeden Fall. Also sie hat das auch, das hat natürlich auch autobiografische Züge teilweise. Aber ich fand einfach, das ist also auch ein relativ kurzes Buch, das sind auch nur so knapp 200 Seiten, hat man auch an einem Wochenende gelesen. War eher so ein Zufallsgriff, habe ich mal in so einem Buchladen entdeckt, dachte mir so, mein Gott, probierst du es aus, warum nicht? Und hat mir selber auch meine Heimatstadt aus einem ganz anderen Blickwinkel gezeigt. Und weil du sagtest, das ist ja ein wirklich längerer Zeit, eine längere Zeitspanne auch, ist das dann episodisch erzählt oder Ja, episodisch eigentlich gar nicht so sehr, weil sie, also sie, ich meine, du merkst halt, dass die Zeit sich verändert, weil sie das erwähnt, zum Beispiel, dass jetzt die Mauer gefallen ist oder so. Oder dass sie erwähnt, dass sie die Flugzeuge gesehen hat im Fernsehen, wie sie in die Twin Towers reinfliegen und so. Aber das ist nicht irgendwie so, dass sie das hervorhebt, sondern das passiert halt so nebenbei und eigentlich beschreibt sie viel mehr, was sie persönlich erlebt mit ihren Nachbarn. Ah, aber sie gibt halt immer wirklich Hinweise darauf, in welchem Jahr oder in welcher Zeit. Genau, also du kriegst das halt so nebenbei mit, weil das halt, weil das ineinander verflochten ist. Ja. Also die Leute zum Beispiel, wenn sie da irgendwelche Serbo-Kroaten oder so dann vor ihrer Tür hat, dann liegt das natürlich daran, dass sie teilweise geflüchtet sind aus dem Bosnienkrieg. Oder wenn sie dann, wie auch immer, also du kannst es dir vorstellen, ich muss jetzt nicht die ganzen Beispiele auflisten, aber hier zum Beispiel auch genau die das Flüchtlinge aus den zerfallenen Jugoslawien, Mafiosi in den benachbarten Lokalen etc. pp. Also ich glaube, dass Leute, die Zeit selber miterlebt haben, die werden sich darin auch bestimmt wiedererkennen können und ihre eigene Lebensgeschichte und das vielleicht auch vergleichen, so mit dem, wie sie das erlebt haben in der Zeit in ihrem Bezirk. Ja. Das ist halt so wirklich so ein Charlottenburger Blick auf die Nachbarschaft und damit irgendwie dokumentiert so ein Stück Zeitgeschichte. Ja. Aber halt aus dem Blick ihrer Wohnung, die sie alleine renovieren muss. Cool. Es ist wirklich mal was anderes, weil fand ich irgendwie von der Komposition her ganz spannend. Das ist ja auch das Buch, das ich mir heute ausleihen werde. Genau, du hast ja schon gesagt, du willst das haben. Also hier kannst du gleich mitnehmen. Viel Spaß damit. Wie gesagt, bis nächste Woche hast du es auf jeden Fall gelesen. Ulrike Edschmidt, Ein Mann, der fällt. Genau. Ein Mann, der fällt, ja. Das war das zweite Buch, das ich mitbringen wollte. Cool. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Ausleihe. Ja, nicht dafür. Das will ich durchgehen. Lass mich wissen, wie du es fandst. Ja, das mache ich. Ja. Okay, was ist dein zweites Buch? Tja, da muss man dazu sagen, ich hatte eigentlich ursprünglich eine Komödie geplant. Okay. Oder ein humoristisches Buch. Okay. Was ist daraus geworden? Ja, ich habe es mir jetzt nochmal durchgelesen in der letzten Woche. Also ich habe das Buch, ich glaube, das letzte Mal vor 8 Jahren gelesen. Mhm. Und ich habe das jetzt in der letzten Woche nochmal durchgelesen. Ich fand es nicht mehr gut. Okay. Okay, aber wir wollen ja niemanden fronten. Genau, deswegen werde ich auch jetzt keinen Titel und keinen Autor nennen. Okay, weil vielleicht gefällt es jemandem. Ja, genau, weil also mir hat es vor 8 Jahren ja gefallen. Ja. Quite obviously, weil deswegen habe ich es mir auch eigentlich ursprünglich ausgesucht. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, was mir eigentlich in den Sinn kommt, wenn ich über Berliner Bücher nachdenke. Okay, also quasi so als Klischee, so als erster Einfall. So als erster Einfall und ich habe mich eigentlich dagegen gewehrt, dieses Buch zu nehmen, weil ich dachte, ja, dieses Buch wurde, also wird wirklich in allen möglichen Leistungskursen Deutsch bearbeitet, vielleicht auch noch im Ethikunterricht oder in Politik. Mhm. Aber es ist einfach wirklich Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Okay. Es ist ein Buch. Aber das stimmt, das ist ein Stück Berlin. Es das, ist das ein Stück auch, Berlin. Das ist auch über die deutschen Grenzen sogar hinaus geschafft. Ja, absolut. Hat, in Bekanntheit. Und was ich halt an diesem Buch sehr cool finde, ist, dass du diesen man merkt, wir sind sehr fixiert auf Bücher, die so eine bestimmte Geschichte auch im Zeitkontext nennen. Mhm. Und das finde ich bei Christiane F. auch sehr cool, weil du wirklich in diesen End-70er Jahren Berlins festhängst und diese Momentaufnahme halt wirklich auch miterleben kannst. Ja. Das ganze Buch durch. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich habe es vor Ewigkeit mal gelesen. Ja. Aber es ist auch sehr gut verfilmt worden. Absolut, ja. Also die Verfilmung, also ich meine, normalerweise, das Buch ist mal viel besser als der Film. In dem Fall würde ich sagen, das Buch, der Film wird dem Buch gerecht. Ja. Auf jeden Fall. Die Christiane F. hat ja auch noch sehr, also viele Rückfälle auch noch, selbst nach dem Buch, trotz ihres Erfolges. Ja, genau, das hatte ich jetzt auch nochmal nachrecherchiert, bis heute eigentlich. Ja, die hat bis heute Probleme damit. Aber das stimmt. Also ich meine, klar, das ist jetzt nicht der kreativste Einfall, aber es ist auf jeden Fall, eigentlich sollte es nicht unerwähnt bleiben. Absolut, also das ist ein Buch, das ist wirklich... Ja. Und vielleicht hat es ja der ein oder andere Zuhörer tatsächlich noch nicht gelesen. Vielleicht kommt er ja gar nicht aus Berlin. Ja, stimmt. Und dann ist das wirklich... Also Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, vielleicht so als... Kurzzusammenfassung. Kurzzusammenfassung, ja. Also man begleitet eigentlich diese Christiane F., schaut sich eigentlich grundsätzlich an, das ist ganz normal, also das war ja im Teenageralter bei ihr, als das Buch rauskam. So also ein Coming-of-Age-Roman. Genau. Ja. Viel Liebesstress, aber auch natürlich Sucht. Also Sucht spielt in diesem Buch die tragendste Rolle von allen. Ja. Tod natürlich und Anschaffungskriminalität. Und wenn man sich Berlin anguckt, das hast du eigentlich immer noch 40 Jahre später. Ja. Jetzt nicht mehr so sehr vielleicht am Bahnhof Zoo wie in den End-70ern, aber es ist ja immer noch omnipräsent eigentlich. Ja, ich muss sagen, also ich finde es halt, klar, wir haben das ja nicht miterlebt, aber ich muss immer wieder an dieses Buch denken, wenn ich am Bahnhof Zoo bin. Also vor allem, wenn du, ich meine, nicht jetzt auf der Seite vom Hardenbergplatz, sondern auf der anderen Seite. Absolut. Ne? Genau, da also eher so Richtung, da wo die BVG-Busse rumstehen. Und ich glaube, dass auch irgendwas von der Uni ist da. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn ich denn da diese Straße lang gehe, dann sehe ich immer die kleinen Jungs aus, wie Kinder vom Bahnhof Zoo, die da anschaffen gehen. Ja. Das ist schon, ich weiß nicht, jetzt hat sich das halt verlagert in andere Gegenden, also Kurfürstenstraße ist ganz schlimm. Ja, das ist einfach wirklich einfach nur verdrängt worden in andere Ecken Berlins. Ja. Aber es ist ja immer noch wirklich, also. Nee, also wirklich eine dramatische Geschichte und ganz toll verfilmt worden. Also wer keine Lust hat, sich das ganze Buch durchzulesen, sondern oder vielleicht nur erstmal inspiriert werden will, ob er das Buch überhaupt lesen möchte, sollte er es noch nicht kennen. Der Film ist tatsächlich sehr gut. Ja, da haben wir doch eigentlich einen ganz netten Rundumschlag, würde ich sagen. Das klingt doch gut. Also 4 Bücher, die wir euch gerne mitgeben wollen. Ja, Der Yeti in Berlin. Genau, Der Yeti in Vaterland. Berlin, Vaterland von Robert Harris. Was hatte ich? Ulrike H. Schmidt, Ein Mann, der fällt. Ganz genau. Und Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ja, toll. Ich meine, es gibt natürlich, also ja, unerwähnt bleiben ganz viele. Absolut. Ja, vielleicht machen wir mal irgendwas Längeres daraus, dass wir dann wirklich, es gibt ja noch, also ich habe lange überlegt, ne, was nimmst du denn? Nimmst du jetzt irgendwas, was weiß ich, den Faller da oder nimmst du, keine Ahnung, ach, es gibt so viele, die man, ach, ich meine, genauso Klischee wie der Video Christiane F. oder genauso bekannt, auch über Berlin hinweg, ist natürlich der Hauptmann von Köpenick. Über den habe ich auch nachgedacht, ob ich den mache. Ja, ich glaube, dazu könnten wir eine eigene Podcast-Serie machen, wenn wir wirklich alle Bücher einmal vorstellen wollen würden. Das ist. Ja, ich glaube, das überlasse ich aber lieber Leuten, die wirklich Ahnung von Literatur haben und nicht nur so ein bisschen Begeisterung dafür haben, sondern die auch das, sagen wir mal, literaturwissenschaftlich aufarbeiten Absolut. Können. Ja. Okay, ich würde sagen, wir können ja die Bücher, die wir vorgeschlagen haben, auch nochmal in die Shownotes packen. Ja. Ich schicke auch nochmal einen Link zu dem Bibliotheksausweis, den man umsonst bekommt. Sehr cool. Bis Ende März. Und dann würde ich sagen, In diesem Sinne verabschieden wir uns. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dahin. Ciao. Mach's gut.